Kundgabe 3802. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.06.1946. Trostreiche Ermahnung zum Glauben. Wie zaghaft und ängstlich seid ihr doch, und wie stark könntet ihr sein im festen Glauben an mich und meine Hilfsbereitschaft. Kein Ding ist unmöglich, denn meine Macht bewältigt alles. Und selbst die unmöglich scheinende Hilfe kann euch gewährt werden, so ihr nur glaubet. Und darum brauchet ihr vor nichts zurückzuschrecken. Ihr brauchet euch durch keine Not oder Sorge niederdrücken zu lassen, so wie ihr mir diese im festen Glauben an meine Liebe und Allmacht übergebet. Dann helfe ich euch und löse auch das schwerste irdische Problem. Denn ich verlasse die meinen nicht und bin ihr Helfer in jeder Not und Gefahr. Wo sonst sollte wohl meine Liebe und Macht in Erscheinung treten, wenn nicht bei denen, die mir zustreben im freien Willen und in ihrer Kindesliebe auf den Vater vertrauen, dass er ihnen beistehe in jeder Not? Wo sonst sollte die Kraft des Glaubens Anwendung finden, wenn nicht bei denen, die in Wahrheit meine Kinder sind, weil sie mich anerkennen und lieben und allzeit meinen Willen zu erfüllen trachten? Sprechet ihr von Gottes übergroßer Liebe, so wird diese sicher ausstrahlen auf seine Geschöpfe. Denn die Liebe erfasset alles und sucht den Zusammenschluss. Und so drängt auch das Herz des Vaters zu seinen Kindern hin und will ihnen Liebe geben, ohne Maß, um sie zu beglücken zeitlich und ewig. Und die Liebe des Vaters äußert sich in ständiger Hilfsbereitschaft, im Fernhalten jeder Gefahr, im Bilden des Kindes zu tiefster Weisheit und Erkenntnis. Doch das Kind muss ohne Widerstand sich bedenken lassen vom Vater. Dann wird es reifen und mit inniger Liebe seinem Vater anhangen und unaussprechlich selig sein. Und kann es dann wohl eine Not für euch geben, welche die Liebe des Vaters nicht abzuwenden vermöchte? So vertrauet mir schrankenlos und werdet nicht ängstlich, so eine Not an euch herantritt durch meine Zulassung oder meinen Willen. Ich will euren Glauben prüfen und stählen, auf dass er immer unerschütterlicher werde, und je weniger ihr versaget, desto näher bin ich euch, weil ich euch ewiglich nicht mehr verlasse, so ihr einmal zu mir gefunden habt. Und wie es kommt, so ist es gut für euch, denn ihr erkennet wahrlich nicht die Dringlichkeit und den Zweck dessen, was euch irdisch beschieden ist. Ich aber weiß, wie euch am besten geholfen werden kann, und meiner Führung könnet ihr euch schrankenlos anvertrauen. Ihr brauchet nicht einen Augenblick ängstlich zu sein, sondern nur immer zu meiner Liebe eure Zuflucht nehmen, die euch nimmermehr entzogen wird. Glaubet fest und unerschütterlich, dass ich euch helfe. Und meine Hilfe wird nicht ausbleiben, auf dass ihr offensichtlich die Kraft des Glaubens erkennet, auf dass ihr mich und mein Wirken spüret und als meine Kinder euch immer inniger mir anschließet, bis nichts mehr euch vom Vaterherzen zu trennen vermag, was auch geschehe um euch. Und daher könnet ihr völlig sorglos jeden Tag erwarten, und ihr sollt auch dann fest glauben, so eine große Unruhe um euch spürbar werden wird, denn jedes unheilvolle Geschehen bannet ihr durch euren Glauben, wie ich es verheißen habe, dass die Kraft des Glaubens alles vermag, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Amen.